Es ist 2012, Flo E. May rappt noch immer. Das Leben ist so lustig, überall sterben Kinder. In Deutschland, Österreich, Oslo und in China. Scheißegal, ich sitz zu Hause und spiel FIFA. Ich mach mir ernsthaft Sorgen, denn jeder Clown will ein Feature. Ich lehne ab und sag, du Clown bist behindert. Laut Maya wird dieses Jahr die Welt untergehen. Doch in der Zukunft seh ich mich das Geld runterzählen. Ich mach mit Rap mein Geld und kontrollier euch wie ACTA. Dann steht ihr nackt da wie Jessica Alba. Moin, moin, stopp, stopp, wir nehmen sie mit. Jetzt im Haus. Kein Bock. Menschen haben die Macht, vielleicht verstehst du es doch. Schnell, flott, blau. Renn doch weg oder man hat den Slow. Stift, Block. Ich schreib weiter dagegen wie Charles Bukowski. Es gibt das auch in dem Jahr, was mir eigentlich egal sind. Doch hier erwähnen es Geschehnisse wie Japan. Bobs und Wild aus Österreich, der hat Zähne getroffen. Lieber Kinder vom Krankenhaus und nicht erschossen. Doch Osama, der Hund, den Hamster fest wie in der Ukraine. Gib in Google ein Bild in der Suchmaschine. Lass auf Facebook auf und lass der Zeit. Bis Akta drauf kommt, dass die auf die Hoffnung frei. Es ist mir wurscht, was ich nur schreibe, weil meine Meinung lehnt. Deshalb hab ich auf die Garten schon einen Song geschrieben. So gesehen viel Spaß in der Zukunft. Lass was kontrollieren, manche Dinge geschehen ja ungeplant und oft ungeniert. Wir nehmen sie mit, du gehst jetzt im Haus. Kein Bock. Menschen haben die Macht, vielleicht verstehst du es doch. Schnell, flott, blau. Renn doch weg oder man hat den Slow. Stift, Block. Ich schreib weiter dagegen wie Charles Bukowski. Ganz ehrlich, wen interessiert, was passiert in der Politik? Bin ziemlich gestört, weil ich fast schon wie Konitik. Es gibt zu viele Kinder auf diesem Planeten. Doch Koni zieht sie alle an, als wären sie Magneten. Nimm's doch mal Kinder, mach das zu Soldaten. Schick das zu dir Hütter mit Handgranaten. Der Geschichtsunterricht wird an sich auch. Lieb die Vater, mach die Welt zu dem, was sie ist.